Neue Regeln. Nachdem jeder durch einen Zufallsgenerator seinen Charakter bekam, hatten beide Teams eine Stunde Zeit für die Recherche. Ihr entscheidet nun, wer gewinnen soll. Einfach mit Hashtag EdelnComments oder Hashtag Matlex kommentieren und das Gewinnerteam darf mitentscheiden, wie der nächste Kampf aussehen soll. Liebe Freunde in der Nacht, wie Stigma sagen würde. Versus Podcast 18, nach sehr langer Zeit mal wieder ein Comeback. Diesmal mit einem besonderen Thema, beziehungsweise mit einer besonderen Regel, die ich nochmal am Anfang erklärt habe. Und heute messen sich sozusagen die Anime-Community mit der Comic-Community. Das bedeutet, wir haben einmal den Matze, sag mal hallo. Hallo. Der macht ein Team-Up mit den Gralex. Ja, den Oberhater. Und in meinem Team ist der gute Alte oder der gute Schlechte oder je nachdem, der Elon. Ja, hallo, guten Tag. Es wird ein sehr kritischer Podcast, denn ein Gralex ist zu kritisch. Ja, das wird hier richtig... Lol. Ich würde mal sagen, Jungs, dann beginnt die Recherche. Ich gebe euch, reichen euch 30 Minuten oder mehr? Nee, 30 Sekunden. Mehr. 45 Minuten. Russen. Ja, machen wir. Wir haben jetzt 21.15 Uhr, wo wir die Aufnahme jetzt gerade machen. Da würde ich mal sagen 22.10 Uhr oder 22.15 Uhr. Ja, wunderbar. Ja. Dann beginnt die Recherche jetzt. Ich glaube, circa 40 Minuten oder so sind es vorbei. Das bedeutet, wir können jetzt, hört auf, jetzt bitte zu tippen. Der Podcast geht jetzt los. Hört auf, jetzt bitte zu tippen, Marlon. Da alles fangen wir einfach klar. An. Ja, alles klar, alles klar. Ich muss sagen, der Gast, also in dem Fall unser Gegnerteam, fängt wie immer an und entscheidet, wer von euch will zuerst seinen Charakter vorstellen. Ladies first, fang an. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ich würde mal sagen, Mann voran und Frau hinterher. Ich habe Raphael genommen, einer der Turtles. Jeder kennt die Turtles, aber ich erkläre trotzdem mal ganz, ganz kurz jetzt die Origin. Die Turtles waren mit einem Jungen spazieren. Und dann fiel so ein Fass eben von einem Lastwagen. Dann fielen die Turtles eben in eine Kanalisation. Und ihnen ist eben eine Ratter gefolgt. Das ist der gute Splinter. Dann erwachten sie am nächsten Tag eben zu dem, was wie wir sie heute eben kennen. Ja, soweit so gut. Ja, und dann wurden sie ja von Splinter trainiert. Man gab ihren Namen in Renaissance-Künstler und ja. Ihr wisst ja auch hoffentlich Bescheid, dass die inspiriert sind von Daredevil. Basiert darauf, dass die Schildkröten runtergefallen sind, weil ein blinder Junge... Ein Junge, glaube ich, einen alten Mann oder so retten wollte. Und das ist auch dieselbe Origin-Story von Daredevil. Oh, okay. Das ist sehr interessant. Das ist nichts Offizielles, weil es ein anderes Universum ist, aber das ist halt ein Easter Egg von den Autoren. Ja, das wusste ich natürlich als Daredevil-Experte. So, und hast du die Eckdaten noch? Die Turtles werden von IDV gepublished. Aktuell ja, nicht damals. Ja, aktuell, genau, natürlich. Ich meine, ich habe ja nichts Älteres hier dastehen. Ja, weil die Turtles haben ja zwei Origins. Einmal die von Mirage Comics, die Originalen. Und dann die aktuellen. Dann ist ja am 1. Mai 1984 geboren. Der Erfinder ist Kevin Eastman. Sehr gut. Clint Eastwood. Okay, Matze, willst du uns mal was über Kraven erzählen? Ja, also Kraven der Hunter ist geboren als Sergei Kravinov. In Russland halt. Ne? Sagt der Name schon. CC, Compadre. Dann, er hat ein zerstörtes Leben gehabt durch die Bolschewik-Revolution, die da stattgefunden hat. Dann Bolschewik-Revolution? Ja, irgendwie Bolschewik. Meine ich doch Bolschewik, keine Ahnung. Vater, der ist dann gestorben, also sein Vater ist gestorben und die Mutter ist dann in so ein Asylheim gekommen, sagt zumindest Comicwein. Und dort wurde sie halt auch krank. Er und dann sein Stiefbruder Dimitri wurden dadurch zu Waisen, also ein jüngerer Bruder. Der bekam dann auch eine Arachnophobie durch die Mutter, also aufgrund der Mutter, die halt in diesem Heim dann quasi von Spinnen umzingelt war, als er sie besucht hat. Lol. Und das wurde halt auch noch verstärkt durch den Selbstmord der Mutter. Genau, und dann sind sie halt nach dem Tod der Mutter, sind die beiden Brüder lange umhergereist in Asien etc. und haben sich dann getrennt und er ging dann halt nach Afrika. Dort hat er dann seinen Namen Sergei abgelegt und wurde dann zu Kraven. Dort hat er dann auch das Jagen gelernt und wurde dann halt auch zu einem sehr guten Jäger, der dann seine Fähigkeiten, quasi sich übernatürliche Fähigkeiten besorgt hat, indem er so einem Typen, so einem Doktor, Mittel geklaut hat, das halt eben die Sinne verstärkt, die Agilität etc. Dann, dadurch wurde er noch berühmter, da er jetzt viel gefährlichere Wesen jagen konnte und er wurde dann nochmal von Nick Fury rekrutiert, um den Red Skull zu besiegen. Genau, der Herausgeber war halt Marvel. Den ersten Auftritt hatte der in The Amazing Spider-Man Heft 15, Kraven the Hunter. Erfunden wurde er von Stan Lee und Steven Ditko. Kleine Fanfrage. Weißt du, wer sein Bruder ist? Ein Dimitri. Ja, sein Bruder ist übrigens das Chameleon. Ah, okay. Ah. Ja, der ist auch Russe. Der ist auch Russe, gell? Was für berühmte Russen es gibt, ne? Alle sind böse. Alles Russkis. So, dann sind wir mal dran. Hö, Elon, sag mal, was haben wir denn so? Ich würde mal sagen, du fängst an. Nein, ich bin Gastgeber, ich bin immer der Letzte. Nein, du bist Gastgeber, du bist immer der Letzte. Okay, dann fange ich halt an hier mit Red Robin oder auch Tim Drake, also voller Name Timothy Jackson Drake. Und der ist zuerst in Batman 436 vorgekommen und wurde von Mary Wolfman und George Perez erfunden. Zwar hat er halt als recht kleiner Junge noch die Identität von Batman und Robin, so damals noch Dick Grayson, rausgefunden, hat sie aber für sich behalten und nachdem halt dann Dick Grayson Nightwing geworden ist und Jason Todd Robin war, ist er wieder aufmerksam auf Batman geworden und dann ist halt Jason Todd gestorben, woraufhin er halt Nightwing gefragt hat, ob er nicht wieder Robin wird, damit Batman sozusagen nicht mehr, also Batman ist halt brutal geworden daraufhin, nachdem Jason Todd tot geworden ist, ja. Nightwing hat sich halt geweigert, nochmal Robin zu werden, hat aber halt vorgeschlagen, dass Tim der neue Robin wird. Batman hat sich dagegen auch erstmal gesträubt, hat dann aber zugesagt, nachdem Tim halt einem sehr starken Training zugesagt hat, damit ihm halt nicht dasselbe passiert wie Jason Todd. Das war's eigentlich so mit seinem Origin. Gibt's eigentlich eine Großveränderung gegenüber der alten Origin zu der New 52? Auf jeden Fall eine sehr große, denn in der alten Origin sind dann auch noch seine Eltern gestorben und in der New 52 haben die halt überlebt und auch noch so ein paar andere Sachen, ja. Aber das ist halt so der größte Unterschied. Ja, bei mir ist es ja Black Panther geworden. Ja, Marvel, Jack Kirby und Stan Lee, die gute alte Formel. Sein erster Auftritt war in Fantastic Four Nummer 52, Juli 1966. Und sein richtiger Name ist T'Challa. Okay, cooler Name, ne? Cooler Typ. Ihr wisst ja bereits bestimmt als sehr guter Feinschmecker, dass in Wakanda, wo der herkommt, ein Komet abgestürzt ist und dadurch fand man ja Vibranium. Jeder weiß mittlerweile, was das ist. Wakanda ist ja ein afrikanisches Land. Obwohl es halt sehr traditionell ist, ist es aber trotzdem sehr technisch fortgeschritten, aber abgeschottet von der Außenwelt. So, jetzt kommen wir zu T'Challa. Seine Mutter starb, ein dänischer Wissenschaftler kam nach T'Challa kam nach Wakanda, tötete seinen Vater mit einer schallbasierenden Waffe. Ja, natürlich wurde dann T'Challa allein gelassen. Leider konnte er nicht als Prinz verweilen, da in dem Land das Gesetz herrscht, dass der König bestimmt werden muss in einem Turnier, in einem Nahkampfturnier und jeder darf halt den König herausfordern und der gewinnt, wird der neue König. So hat der T'Challa einmal teilgenommen, hat gewonnen, wurde der neue König und bekam dann so eine herzförmige Herzpflanze von den Monarchen dort, beziehungsweise von den Schamanen, die ihm nochmal übermenschliche Stärke verleihte und andere Fähigkeiten. Später begegnete er dann der FF, kam immer mehr und mehr Auftritte, wurde später ein Avenger, ein Illuminat, heiratete ja Storm und war immer wieder im Konflikt mit Namor, dem König von Atlantis. Nemo. Ja, mit Nemo. Und er ist auch einer der ersten schwarzen Superhelden im Marvel-Universum. Nicht der erste, aber einer der ersten mit zum Beispiel Luke Cage und wer zählt da nochmal dazu? Nick Fury. Storm kann man auch noch sagen. Fury. Nicht auch dieser Falcon-Fuzzi da? Ja, Falcon auch. Okay, Leute, ich würde mal sagen, es wäre nur fair, wenn wir jetzt mit den Stärken anfangen. Deswegen fange ich auch mal direkt an mit meinem Charakter. Durch ein Ritual kann er die Erfahrung aller vorigen Black Panthers für sich benutzen und konnte dadurch geistig mit seinen Vorgängern halt in Kontakt treten. Das ist so ähnlich wie bei Avatar. Die haben ihm dann so Tipps gegeben, so, yo, ja, mach die also mal klar. Also kann er das immer wieder machen oder war das eine einmalige Sache? Soweit ich weiß, kann er das immer wieder machen, aber das Ritual benötigt sehr viel Vorbereitung. Das heißt, er würde es im Kampf jetzt spontan auch, glaube ich, nicht machen, außer wenn er wirklich Zeit hat. Okay. So, okay. Dann wäre da noch diese Pflanze, die ihn ja verbesserte Fähigkeiten gegeben hat, sowas wie Agilität, bessere Stärke, Regenerationskraft, Widerstand, Ausdauer, Schnelligkeit und seine Sinne wurden geschärft. Dann haben wir noch natürlich als Kategorie seine erlernten Fähigkeiten. Das wäre, er ist ein Taktiker, er ist gebildet, also Mathematik, Sprachen, Wissenschaft. Er ist guter Nahkämpfer. Sein Kampfstil ist so ein Mischmasch aus verschiedenen, und zwar nämlich der Kampfstil der Panther, den er schon seit Geburt an trainiert. Und man kann sagen, er ist eigentlich schon auf dem Niveau von Captain America. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber Cap ist in den Comics übertrieben krass, wenn es in Sachen Nahkampf geht. Und er ist natürlich ein Überlebenskünstler und Jäger, aber halt jetzt nicht so wie Kraven, aber es lässt sich sehen, sage ich mal. Seine Ausrüstung wäre natürlich seine Klauen, die schneiden durch alle Formen von Metall. Seine Energieklingen, die er aber nicht immer dabei hat. Seine Vibraniumstiefel, damit kann er weiter springen. Ein Energieschild, den hat er natürlich auch logischerweise immer dabei. Der lässt sich in so eine Uhr verstecken. Den kann er dann so ausklappen. Sein Tarnanzug, das heißt, er ist Stealthmaster. Ein Teleportgürtel, so ähnlich wie bei Deadpool. Damit kann er sich zwar teleportieren, aber es hat keine große Reichweite, kann man sagen. Quasi so, ich jumpe kurz mal hinter dich. Also mit seinen Stiefeln könnte er ein bisschen jumpen. Jetzt nicht so wie Hulk. Und mit seinem Teleportgürtel. Nein, ich meine jetzt mit dem Teleportationsgürtel halt, dass er sich hinter dich teleportieren könnte. So von der Reichweite ja, her. Ja, so ein paar Meter könnte er damit sich teleportieren, nicht so viel. Ah, alles klar. So, und bevor ich jetzt anfange, Double zu timen, löst mich mein Teammate immer ab. Red Robin oder halt auch Tim Drake ist extra, also hat extreme Beweglichkeit. Er ist sehr stark. Unter anderem auch, weil er nämlich auch für die Olympischen Spiele schon trainiert hatte. Dann ist er auch sehr intelligent und hat eine sehr hohe Ausdauer. Wie gesagt, Olympische Spiele, Athlet und sowas. Da, wie gesagt, liegt es sehr nahe, dass er eine sehr hohe Ausdauer hat. Dann zu seinem Equipment zählt halt ganz viel und zwar. Ja, sagen wir, ich glaube, der hat wirklich nicht alles davon immer dabei. Beschränkt sich so, glaube ich, das Nötigste. Also gut, er hat halt eine Grappling Gun, so ist ähnlich wie Batman, damit er sich Sachen hochziehen kann. Dann halt so kleine Peilsender, ein paar Granaten, halt entweder Rauchgranaten oder halt Flashbangs, also Blendgranaten und ein Taser. Und zur Transportation benutzt er halt meistens so ein Batarangs hat er auch immer dabei. Und zur Transportation benutzt er halt ein Redbird, das ist was ähnliches wie der Batwing, aber halt irgendwie so ein Stab, mit dem er fliegen kann. Warte, er kann mit dem Stab fliegen, er ist zum Goku. Was? Oder der Avatar. Nein, Quatsch, nein, erzähl mal, der kann auch fliegen oder beziehungsweise gleiten mit den Flügeln, die er ausklappen kann, wie Falcon. Der kann er halt mit seinen Flügeln, das ist wahrscheinlich der Redbird, keine Ahnung, ich sehe kein Bild Bild dazu. Als seine Waffen ist halt so ein Bo, so ein Stab, ähnlich wie halt auch der Donatello bei den Ninja Turtles. Dann hat er natürlich auch Batarangs und Bolas. Das sind solche, das ist so eine Schnur mit zwei Kugeln hinten dran, mit dem er halt Leute stoppen kann, bevor wir laufen oder sowas. Diese aus dem Cowboy-Film, wie so ein Fan. Meint ich das Richtige? Oder meinst du das, was Daredevil auch hat? Ja, zum Beispiel. Ah, ja, okay. Oder auch Catwoman. Halt diese Dinge, die sie immer so Sachen, also so Leuten hinterherwerfen und die Arme wickeln und dann, Sag mal, Kralex, was hast denn du denn so auf Kassen? Meiner hat ziemlich viele, mein guter Freund hat ziemlich viel auf den Kassen. Ich will dazu erwähnen, dass ich anfangs Michelangelo nehmen wollte, weil es mein Lieblingsturtle ist. Dann habe ich mich doch umentschieden für Raphael, weil er für seine Blutrünstigkeit bekannt ist und er in einen sogenannten Berserker-Mode, ähnllich wie Guts, er kann sich Haufen von Gegner durchschlagen, durchschlachten. Also dann wird er so ein so ein Super-Turtle-Gott, gell? Und kriegt rote... Ja, Super-Turtle, Super-Saiyan. Und blaue Haare, rote Aura. Ja, er kriegt so bunte Haare, so als Turtle, genau. Auf jeden Fall, er ist ein Meister der Waffen und er ist der stärkste Turtle, was Waffen angeht. Wie er hat alle Waffen gemeistert, also das heißt, er kann seine sogenannten Psy-Blades benutzen, also diese Psy-Klingen, die ziemlich effektiv sind im Nahkampf. Aber er kann auch mit Schwerter sehr gut umgehen und allgemein ist er so der stärkste Turtle, was Waffen angeht. Dann hat er auch das Ninjutsu gemeistert, was ihm Splinter beigebracht hat. Dann ist er eine super Schildkröte, das bedeutet, er kann super gut riechen, super gut hören. Er hat allgemein super krasse, mega Turtle-Kräfte, so wie man es halt kennt. Und ansonsten kann er sich noch in seinen Panzer verstecken und er ist ziemlich agil, er hat ziemlich viel Ausdauer, er kann sich schnell heilen und er ist auch ein Meister in Nahkampf ohne Waffen, muss man so sagen. Und was ich noch ganz wichtig erwähnen will, wie gesagt, er ist ein Meister der Blutdünstigkeit. Weil da im Quadcast heißt es, dass wir auf Leben und Tod kämpfen. Wir haben Beef, okay? Lass mich aussehen. Okay, Kuruno, red aus. Okay, alles klar. Ansonsten, wie gesagt, er ist ein echtes Monster. Also wenn er in Berserker-Mode geht, dann war es das mit allen, ja. Ich will dazu mal ergänzen, also er ist halt von Körperkraft der stärkste Turtle, weil er halt viel mehr stemmen kann auf der Bank. Aber wenn er zum Berserker geht, dann ist er kann sich nicht gut kontrollieren, er hat dann einfach nur mehr körperliche Stärke. Ja, genau. Und er ist so der Anführertyp. Eigentlich ist es der Leonardo gewesen. Raphael ist Nein, aber er hat Anführereigenschaft. Kann ich nicht so sagen, aber wie ich es immer aus dem alten Cartoon... Also wer weiß es besser, du oder Wikipedia? Wahrscheinlich Wikipedia. Naja, jemand, der die aktuelle Turtles-Reihe liest, die Comic-Reihe, weiß auch schon ein bisschen so. Der Raphael ist immer schon der Anti-Held gewesen, der Einzelgänger, der sich nichts sagen lässt. Genau wie Jason Todd, das ist das Problem dabei. Er war das schwarze Schaf der Turtles oder das grüne Schaf oder die schwarze Schildkröte, ach was auch immer. Apfelkuchen. Sehr gut. Okay, Matze, du bist auch ein Monster, erzähl mal. Oh, ich bin ein männliches Monster. Also bei mir, der Typ, also Kraven hat halt gestärkte Sinne, dadurch halt eben auch Reflexe, durch dieses komische Gift, was er zu sich genommen hat. Dadurch ist halt eben auch seine Ausdauer hochgegangen. Der kann dann halt eben halt auch dann auf lange Zeit kämpfen. Dann eben ist er halt auch gut im Umgang mit Waffen, vor allem halt eben auch mit traditionellen Waffen, halt Speer, Schwert, beidem Bogen. Aber er benutzt auch dann moderne Waffen, halt wie zum Beispiel dann Maschinengewehre oder ein Snipergewehr. Kann halt eben damit auch gut umgehen, ist dann aber auch ein sehr guter Nahkämpfer. Und ja, er kann halt dann auch Spuren lesen und lauter so Zeug. Also alles, was ein Jäger können sollte, nur am besten halt. Genau. Wäre klug, wenn das jeder Jäger könnte. Kraven ist ja nicht nur ein Jäger, er ist halt ja der Jäger. Ja, er ist der Putin unter den Jägern, weißt du? Was würdet ihr machen? Erzähl mal. Wir stehen uns jetzt gegenüber und es heißt, tötet das andere Team. Aber du hast dazu Zeit. Ja. Also wir würden erstmal, ganz klar, wir würden euch trennen, so wie es sich gehört. Dann würde einer von uns eben Robin weglocken, weil er das schwächste Glied so ist. Und dann würden wir ihn fertig machen, ganz klar. Richtig, ja. Das wäre so der Masterplan. Und ich mache erstmal einen auf Stealth Master, tarn mich, und während ihr auf Tim Drake einschlägt. Stealth Master am Arsch, weil das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich auch ein Stealth Master nun genommen bin. Ich bin so der Kanalisationsexperte. Ich würde dann einfach den guten Robin in die Kanalisation packen, während mein guter Freund, wie hieß der Typ nochmal, der Jäger? Kraven. Während Kraven dich beschäftigen würde, dann würde ich Robin halt so stark dominieren. Ich habe einen Taser dabei und wenn du mich halt dann ins Wasser reinschleppst, würde ich halt einfach das Wasser tasern, dann würdest du irgendwie auch fertig draufgehen halt. Ja, aber Schildkröten nicht so eine besondere Haut, yo? Ja? Ja, Wasser ist Wasser. Ja, eben. Und Elektrizität ist Elektrizität. Aber wenn zum Beispiel eine Schildkröte im realen Leben auch auf einer im Wasser chillt, in einem Blitz einschlägt, stirbt sie auch nicht direkt. Ja, aber ja, ich verletze sie. Ein Panzer verstecken kann, ja. Ja, ich mach's nicht schnell genug. Wenn du den Panzer versteckst, laufe ich einfach weg oder sonst irgendwas. Oder dann werfst die Granate in deinen Panzer rein. Ja, bringt ja nichts, weil die Löcher sind viel zu klein, um da jetzt eine Granate einzuwerfen. Also ich muss das mal an der Stelle... Passt, dann fällt der Kopf dann durch oder so? Der Kopf passt durch, aber die Granate nicht, weil ich würde es ja gleich wieder rausmachen. Achso, nee. Ja, also ich muss da halt eins sagen, natürlich wäre das strategisch folterhaft, ihn in die Konzession zu locken, weil Tim Drake ist halt ein Charakter, der fliegt sehr viel oder gleitet. Das heißt, er hat wenig Spielraum, aber dadurch ist Raphael ja auch eingeengt und egal, ob der jetzt eine Granate auf ihn wirft, der Tim Drake oder ein Taser, der halt natürlich auch an ist, dann so oder so, das gibt die Möglichkeit wegzulaufen oder sich eine neue Strategie zu überlegen oder wieder hochzukommen. Ja, aber eine Granate in der Kanalisation ist nicht klug. Weil ja, für beide halt. Damit würden sich beide vernichten. Das wäre ja auch dann Schaden an einem selbst und das wäre ja nicht gerade klug. Vor allem halt eben auch das mit dem Taser, du stehst ja dann auch im Wasser. Also ja. Deswegen ist es ja dann schon klug. Red Robin kann ja fliegen, also er hapert zu. Ja, aber was wie willst du in der Kanalisation groß fliegen? Naja, nicht fliegen, ich würde mal sagen, nein, er hat ja so ähnliche, ich weiß wie man die nennt, so Klebedinger an den Armen, halt so nicht klauen. Also auf jeden Fall, er könnte sich an eine Wand haften oder sich an eine Leiter haften, so dass die beide halt nicht am Boden sind, dass er nichts abbekommt. Aber du musst bedenken, ich würde ihn einfach mit meinem Cycling eben abwerfen. Oder sie auf den Nerven. Ja, davon hast du nur zwei und ich habe ganz viele Batarangs, würde ich mal Batarangs abwerfen. Moment, aber so zielgenau kann er nicht werfen, die Batarangs. Also zumindest nicht, dass ich weiß. Das Einzige, was Tim Drake machen würde, er würde mit seinen Flügeln sich schützen. Ja, aber wenn halt Raphael dann die Seils weggeworfen hat, hat er keine Waffen mehr. Er kann nur noch Faustkampf machen und ich habe halt noch meine Gadgets. Zum Beispiel den Stab oder halt Den Stab könnte ich dir auch abnehmen, weil ich bin ja ein Meister im Nahkampf und ich kann mit jeder Waffe umgehen, laut Wikipedia. Dann würde ich dir erstmal ordentlich den Arsch versohlen. Ja, dann würde ich halt deine Seils nehmen und dir damit die Ohren nicht den Arsch versohlen. Ey, Leute, erstmal auf Punkt A zu kriegen. Stell dir vor, der hat seine Seils geworfen. Da würde doch Team Drake logischerweise mit seinem Schild das abwehren. Er würde vielleicht was abbekommen, das würde ihn aber nicht viel ausmachen. Zumindest, dass er es halt abwehrt oder den Schaden halt vermindert. Ja, genau, erstmal nur die Situation. Und Raphael hat erstmal seine Schwerter nicht. Seine Waffen. Was macht er? Rennt auf Team Drake zu oder will ihn halt außer Gefecht setzen? Was macht Team Drake? Er benutzt seine Gadgets oder wirft eine Blendgranate. Ja, und? Ja, dann bist du geblendet und dann bist du angreifbar. Oder Team Drake kann dann wieder nach oben gehen und zu mir kommen, weil irgendwie konzentrieren wir uns gerade nur auf euch. Gehen wir rüber ihr müsst bedenken, in der Kanalisation. In der Kanalisation ist ja sowieso dunkel. Also für was eine Blendgranate? Naja, um dich zu blenden. Doch, um dich zu blenden. Man sieht nichts. Ja, wer willst du mich denn sowieso erwischen im Dunkeln? Ja, weil ich sehe was. Weil ja, aber dann siehst du nicht, wenn du geblendet bist. Ja, aber du siehst ja auch nichts. Nein, Tim Drake hat immer. Nein, Tim Drake. Ihr kennt das bestimmt von den Digimon Hopkins. Tim Drake hat ja. Tim Drake hat ja super. Sprich aus. Ja. Tim Drake hat ja diese super coole Brille bestimmt, ne? Die ihn vor von jedem Blendgranaten schützt. Genau, alles klar. Gut, kommen wir zu deinem. Ja, nein. Er hat keine super krasse Brille, aber es ist halt so ein ähnliche. Super mega krasse. Super schöne Es ist eine Taucherbrille, wie die Digimon Hauptcharaktere haben. Das schützt ihn nicht, aber kann immer. Aber guck mal, jetzt rein von der Logik. Wenn er eine Blendgranate wirft, dann weißt du doch von sich aus, ich werfe jetzt eine Blendgranate, ich mach die Augen zu oder etwa nicht. Ja, dann mach ich auch die Augen zu. Aber du weißt nicht, dass es eine Blendgranate ist. Was, wenn es einfach nur eine Rauchbombe ist oder eine normale Granate? Das weißt du ja nicht. Ja, aber ich rechne damit, dass es eine Blendgranate ist. Man muss in einem Kampf mit allem rechnen, ja? Vor allem mit einer Blendgranate. Da das hat man jetzt in vielen Ego-Shootern gelernt. Sehr gut. Deswegen. Okay, Leute, bevor ich es gegenseitig aufeinander nehme, wobei, dazu kommen wir jetzt zum nächsten zu sprechen, bevor, wenn der Kampf anfängt. Wir haben ja zwei Charaktere, die haben Anführerqualitäten, sind strategisch, sind Teamplayer. Ihr beide seid nicht gerade krasse Teamplayer. Craven würde aus seinem Kodex aus alles jagen, was aussieht wie ein Tier. Das bedeutet, er würde von Anfang an gucken, aha, eine riesige Schildkröte, die gehört jetzt mir. Und Raphael lässt sich halt nichts sagen. Er ist halt der Anti-Held der Alleingänger. Das heißt, die hätten aber. Er hat einen Panther vor sich. Was ist wohl lukrativer? Die Schildkröte oder der Panther? Naja, die Schildkröte, die neben ihm steht. Ja, durch die Schildkröte. Panther. Ehre wieder herzustellen, um Ehre zu bekommen. Ist dieser Panther viel prestigereicher als eine Schildkröte. Vor allem wieder, wenn die Schildkröte mir hilft. Eine fette Schildkröte, die aussieht wie ein fucking Mensch, dass die reden kann und irgendwie Ninja-Kräfte hat, ist doch viel lukrativer als ein scheiß Typ, der aussieht wie ein Panther. Okay, wisst ihr was? Was eine reelle Situation wäre, ist, dass wirklich Craven sagt, da ist der Panther, den lege ich jetzt um. Aber Craven ist einer, der macht halt alles allein. Das ist halt sein Jägerkodex. Das würde heißen, der würde. Aber das ist eben der springende Punkt, warum wir sagen, wir trennen euch. Ja. Wir trennen euch, weil wir eben als Einzelkämpfer stärker sind und ihr arbeitet eben im Team. Deswegen trennen wir euch. Das ist ein sehr guter Punkt, aber ich meine jetzt, wenn der Kampf wirklich anfängt, dann, so wie ich Craven kenne, würde wahrscheinlich sagen, aha, ich jag jetzt den Panther alleine. Nein, aber du hast ja selber gesagt, dass wir erstmal irgendwie befreundet sind. Wir kommen vielleicht nicht unbedingt mega gut klar miteinander. Aber wir sagen gleich, der übernimmt den und mehr brauchen wir so... Weil wir trennen euch, wenn wir als Einzelkämpfer sind. Wir sind uns ja bewusst, dass wir ein Team sind. Wir müssen nicht unbedingt zusammenarbeiten, wenn wir uns eben dann trennen. Ja gut, einfach ein gutes Argument. Lassen wir das mal im Raum stehen, das ist ein sehr gutes Argument. Aber ich will jetzt mal die Situation wissen, wie es aussehen würde. Was würde passieren, wenn man Raphael umwirft, dass er auf den Rücken landet? Kommt er hoch? Natürlich. Denkt ihr, es ist eine Schildkröte? Lange genug wippen, natürlich. Du kannst ja dich nach hinten lehnen, dann wieder nach vorne. Wenn du halt genug Kraft in den Beinen hast, kommst du auch wieder hoch. Ja. Okay. Er ist ein mutiertes Vieh, also etwas, hat er definitiv Muskelmasse. Das ist eine Super Saiyajin-Schildkröte. Auf jeden Fall. Habt ihr noch nie einen guten Kung-Fu-Film geschaut? Habt ihr noch Ninja Turtle, die können aufstehen. Die machen Breakdance, das ist mir klar. Aber. Ja, weil normale Ninjas können ja normalerweise nicht aufstehen oder normale Menschen können ja auch nicht aufstehen, gelegen, nein. Aber Schildkröten. Also wenn die Breakdance können, dann können die wohl auch aufstehen im Kampf. Ja gut, da gebe ich dir recht. Aber auf jeden Fall, wo man sagen müsste... Der Panzer funktioniert ja in dem Fall wie eine Wippe. Ich würde mich einmal nach links und einmal nach rechts und schon liege ich wieder auf dem Bauch und kann aufstehen. Also das ist ja definitiv klar. Kein Handicap. Natürlich, er kommt hoch, aber die Frage ist, wie lange er dazu brauchen würde, um sich halt hin und her zu wippen, weil der wiegt ja auch schon ganz schön viel was. Ich würde definitiv sagen, Bruchteil einer Sekunde. Vor allem Staffel, der stärkste Turtle von allen, deswegen wird es ihm noch leichter fallen als den anderen. Ja schon, aber wahrscheinlich würde er schon so um die 30 Sekunden brauchen, um hochzustehen. Und diese 30 Sekunden machen wir uns halt als Vorteil, beziehungsweise machen wir uns zu schaffen. Ja, aber in dem Fall ist ja Kraven auch da, der ja auch definitiv dann seinem Teamkameraden helfen wird, wenn er dadurch merkt, dass er dadurch einen Nachteil gerät. Selbst da wird er nicht so egoistisch sein, sich danach einen Nachteil zu verschaffen. Aber Leute, trotzdem gehen wir halt da beide, also je nachdem, wer halt irgendwie den Turtle umwirft, man könnte genug Zeit gewinnen, um halt irgendwie zu flüchten. Zum Beispiel könnte halt irgendwie Black Panther einfach davon springen und sich halt irgendwie auf ein Gebäude begeben oder halt Red Robin einfach wegfliegen. Und dann könnten sich halt beide wieder treffen oder sich halt gegenseitig zu Hilfe kommen. Ja, aber du musst ja erstmal bedenken, wenn er auf den Rücken fällt, ja, er fällt nicht einfach so auf den Rücken. Und ich denke, da wird Raphael ordentlich aufpassen, dass das Ganze nicht passiert. Okay, weil richtiges Handicap ist, dann weiß ich das ja als Person, die es betrifft, oder als Schildkröte, die es betrifft, dass ich da natürlich drauf aufpasse, dass mir das nicht passiert. Außerdem brauchst du ja eben diesen Bruchteil einer Sekunde, um dann wieder wegzukommen. Und ich denke nicht, dass Kraven sich dann die Chance entgehen lässt, wenn man ja schon zusammen steht. Aber ich dachte, sie sind noch getrennt. Gegenübersteht. Nein, ihr habt ja jetzt gerade, der Kampf hat gerade angefangen. Das Szenario ist, wir stehen uns beide, also beide Teams stehen sich gegenüber. Sprich, wir stehen nebeneinander. Wenn du also versuchst, Raphael umzuwerfen, damit er auf dem Rücken liegt, musst du ja an uns rankommen. Das kannst du ja nicht aus der Ferne machen. Sprich, da gibt es diesen Bruchteil der Sekunde, in dem du abhauen musst, weil sonst hatte ich Kraven. Ja, dann besteht ja gar nicht das Ding, dass wir getrennt sind und halt irgendwie uns nicht gegenseitig helfen können. Richtig. Also dann ist ja das Ganze jetzt ja komplett jetzt nur über den heißen Brei rumreden. Nein. Ja, deswegen will ich das halt deswegen will ich das jetzt auf Stand zurücksetzen. Nehmen wir an, die Situation war so, wir standen uns gegenüber, der Kampf hat begonnen, ihr habt uns getrennt. Alles logisch. Tim ist jetzt in der Kanalisation, Black Panther misst sich mit Kraven. Beide wissen jetzt voneinander, er hat Stealth-Fähigkeiten, das heißt, wir gehen jetzt auf Nahkampf. Aber irgendwie, egal wie, irgendwie kommt es dazu, zu der Situation, dass Tim Drake wieder hochkommt aus der Kanalisation. Aber trotzdem sind immer noch beide Teams getrennt. Jetzt heißt es einfach nur 1-1 in verschiedenen Stadtteilen. Ja, aber wie er kommt einfach hoch? Ja, irgendwie Tim Drake hat als Primärziel einfach hochzukommen. Egal wie, er wird aus der Kanalisation. Ja, und der Raphael wird wahrscheinlich schon folgen. Beide sind jetzt wieder oben, aber halt getrennt und kämpfen jetzt 1-1. So, okay, dann machen wir trotzdem mal Black Panther und Kraven vorranlassen, weil jetzt haben wir die ganze Zeit schon über Raphael und genau. Aber Leute, da müsst ihr mir recht geben. Wir haben einen Vorteil, dass einer unserer Charaktere fliegen kann. Da müsst ihr mir jetzt aber recht geben. Egal wie. Das muss nicht zwingend ein Vorteil sein, weil du musst ja an deinen Gegner rankommen. Nee, es ist ja auch nicht nur für den Angriff, es ist auch für den Rückzug oder auch fürs Fliehen. Ja, natürlich, aber es ist nicht ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, aber ich meine, du hast immer einen Vorteil, wenn du einen taktischen Rückzug machen kannst. Egal wie. Ja, natürlich, aber trotzdem musst du ja dann irgendwann wieder rankommen. Ja, natürlich, aber du kannst halt nicht aus der brenzlichen Situation raus. Hat dir eine Schildkröte schon mal auf den Fingern gebissen, das tut sau weh. Wenn du an ihn rankommst, schnappt die Schildkröte. Ja, aber ich meine, das ist dann der Nachteil. Fliegen, du kannst fliegen, du kannst die Situation überwachen, aber was willst du dann groß tun? Das ist ja die Frage, was willst du dann groß tun? Naja, von oben Granaten werfen, Batarangs. Batarangs zu werfen. Ja, aber die sieht man ja, denen kann man ja ausweichen. Die fliegen jetzt nicht so schnell, dass man denen nicht ausweichen könnte. Gut, Könnte halt Tim Drake wegfliegen und sich halt wieder mit Black Panther zusammentun, damit sie halt wieder ein Team sind. Genau. Beide sind schlau. Halt dann stärker. Genau, beide sind auch schlau genug, dass sie merken, dass sie halt Funk aufbauen. Das heißt, beide haben sich gegenseitig immer wieder Ohr und können halt sozusagen immer, bleiben halt immer in Verbindung. Bei euren Team ist es ein bisschen schwieriger, weil Kraven hat in Sachen Funkkontakt immer sau schwer. Ja, und Raphael tut sich halt schwer mit Technik. Das heißt, wir haben einen Vorteil, dass wir halt immer verbunden sind und uns absprechen können. Ja, aber auch wenn wir getrennt sind. Dass wir dann auch diesen taktischen Rückzug nutzen können. Und wir haben halt eben vor allem auch noch die Kanalisation, die wir nutzen können. Weil ich denke mal, Raphael wird Kraven dann schon informieren, wie die Gänge sind, weil Kraven ist ja auch ein intelligenter Jäger, der sich über alles informiert in seinem Jagdgebiet, dass wir einfach die Kanalisation als Rückzugsort nutzen können, beziehungsweise auch als Ort, an dem wir eben taktische Wege gehen können, um dann eben hinter euch aufzutauchen, wenn ihr es nicht erwartet. Da gibt es natürlich dann auch wieder so können wir halt auch die halt Höhen nutzen, weil halt, wie gesagt, Black Panther sehr hoch springen kann und auch klettern kann mit seinen Krallen, so könnte oder und halt Red Robin fliegen kann, so könnte halt beide sich auf ein Gebäude zurückziehen und halt oben den beiden auflauern durch ihre Stealth-Fähigkeiten. Wenn wir wissen, dass ihr in der Luft einen Vorteil habt, gehen wir doch nicht auf das Hochhaus, wenn wir weder fliegen noch klettern können. Ja, und wenn wir wissen, dass ihr eine Kanalisation einen Vorteil habt, dann gehen wir auch nicht in die Kanalisation. Natürlich nicht, aber der Kampf findet ja auf dem Boden statt, weil ihr müsst ja an uns rankommen, wir können ja nicht fliegen. Das heißt, ihr müsst an uns rankommen. Ja, genau, bevor das jetzt eskaliert, nehmen wir an, halt, wir sind jetzt hochgeflogen, weil wir einen taktischen Rückzug gemacht haben. Ihr macht dasselbe, ihr geht den Kanalisation, sprecht ab, hier sagt, hey, guck mal, Kraven, Bro, das ist jetzt mein Zuhause, wir chillen erstmal, überlegen uns was. Trotzdem, Pizza, so. Ja, genau, eine Pizza, ja gut, Kraven mag jetzt keine Pizza, aber es ist was anderes. Dann würden wir aber trotzdem noch den Vorteil haben, weil wir sind ja auch Erfinder und taktisch, und das heißt, wir würden, glaube ich, mit einer besseren Strategie ankommen oder wir würden irgendwas erfinden und vielleicht die Kanalisation in die Luft jagen, wenn wir schon Zeit haben, was zu erfinden. Get wrecked! Ja, aber würde die Kanalisation dann nicht auch definitiv die Gebäude einstürzen lassen? Sprich, ihr hättet ja dann auch noch weniger Möglichkeiten, euch dann zurückzuziehen, wenn wir es überleben. Ja, und wenn die Gebäude einstürzen, fliegen wir einfach weg. Tim Drake packt ihn einfach unter die Arme, den Black Panther, und fliegt mit ihnen weg. Das ist ja Schwachsinn, wenn wir dann überleben. Weil dann gehen wir wieder auf die Kanalisation. Ich könnte die Kanalisation nicht auf einmal hochjagen, denn wir haben ja definitiv, ihr seid ja dann definitiv nicht an dem Ort, wo wir gerade chillen, und könnt da eure Bomben platzieren oder was auch immer. Das ist ja nicht möglich. Ja, wir machen es einfach so, wir versperren einfach die Kanalisationsdeckel und ihr kommt einfach nicht mehr raus und dann vergasen wir euch mit meinen Gasgranaten. Oder Black Panther hat ja meistens auch Energieschild dabei oder auch Energieklingen, die er auch werfen kann. Das heißt, Tim Drake könnte jederzeit eine Bombe werfen oder halt eine Granate, und Black Panther wirft halt ein Messer hinterher und lässt es euch es explodieren, bevor es zu euch kommt, den ihr auch ausweichen könnt. Auch nochmal so eine Fernkampfattacke. Ja, jetzt haben die nichts dagegen das zu sagen. Das ist aber alles sehr hypothetisch gemeint. Also das ist ja alles sehr vage, wenn das funktioniert. Naja, wenn wir Glückwunsch. Aber ich denke nicht, dass es funktioniert. Vor allem, ihr habt ja dann auch einen extremen Kollateralschaden. Trotzdem, es macht keinen Sinn, weil ihr verliert dann auch taktische Rückzugsmöglichkeiten. Warte, ich habe einen ganz wichtigen Punkt, ja. Raphael hat einen super, super stark Geruchssinn. Das bedeutet wiederum, dass wir dann einfach... Von Black Panther nicht, oder was? Genau, das heißt, wir können euch riechen, und wenn ihr irgendwo da vor der Kanalisation steht und irgendwie Deckel oder so zumachen wollt, dann werden wir das schon erahnen können, dann werden wir eben rechtzeitig rauskommen. Warte, lass mich aussehen. Dann werden wir euch eben von hinten angreifen und euch dann so stark peinigen, dass ihr nie wieder die Sonne sehen werdet. Ja, so ein paar Nackenschellen. Aber hättest du gesagt, irgendwie so, Kraven hat so einen starken Geruchssinn, hätte ich ja noch gesagt, okay, aber so ein Turtle, so, ja, wie so ein Bachhund, riecht der... Ja, hey, die riechen bis auf 10 Kilometer Entfernung, das muss ein guter Geruchssinn sein. Riechen wir denn wie Pizza? Ja, wenn wir euch davor mit einreiben. Hallo, das sind super Mutanten Schildkröten, ja. Ja, man muss sagen, die Turtles, die haben einen sehr verdammten Geruchssinn, das stimmt, du, aber Kravens und von Black Panther ist nochmal ein einiges Stück krasser, muss ich sagen. Ja ist stimmt. Halt, ne, wir sind die Oberficker. Ja, Putin halt. Russen halt, ne? Ja, klar. Wo Black Panther schwarz ist, aber egal, der ist ein schwarzer Russe, okay, einiges ist auch. Ja, nee, also auf jeden Fall, eure Theorie fällt dann definitiv weg, weil das ist Schwachsinn. Die Theorie ist kein Schwachsinn. Ja, aber denk mal drüber nach, du sagst, dass wir keinen Rückzugspunkt mehr haben, aber wenn wir die Kanalisation in die Luft jagen, dann stürzen vielleicht Gebäude ein, aber die Kanalisation ist auch kaputt, also habt ihr auch keinen Rückzugsort. Ja, aber wir brauchen ja keinen Rückzugsort, weil wir sind ja gute Einzelkämpfer. Wie wollt ihr sie bitte in die Luft jagen, ja? Das würde mich mal interessieren. Ja, und wir sind gute Teamplayer. Und lasst uns das gar nicht von euch, also lasst uns sie uns gar nicht trennen, weil wir jetzt wirklich Teamplayer sind. Steht ja. Irgendwann trennen. Weil ihr könnt ja nicht gemeinsam Hand in Hand dann mit uns kämpfen, weil dann ist ja eine Hand weniger Rücken da. Rücken an Rücken. Ja, trotzdem genau. Rücken an Rücken. Nee, das aber ist so oder so. Egal. Wir würden so oder so hier zusammenkommen, weil dann trennen wir halt euch. Dann schnapp ich mir halt irgendwie so einen von euch, den Raphael, und schmeiß einfach wie so ein Geier so ganz oben nach runter. Moment, nee, diese Situation habe ich mir auch schon gedacht, aber da musst du bedenken, was Raphael würde locker dir ins Gesicht schlagen und dadurch wieder runterkommen. Dann kommt aber die Frage, wie hoch sind die schon, und würde Raphael den Aufprall überleben? Wie hart ist sein Panzer? Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, ich habe auch nie gesehen, dass der Turtle sich in die Panzer reingezogen hat. Also ich glaube, die sind doch viel zu groß dafür. Das sehe ich, das habe ich voll oft gesehen. Die Frage ist nur, was hält ein Panzer aus? Das weiß ich selbst ja nicht. Ja, ziemlich viel, Mann, weil es ist ein fucking mutierter Schildkrötenpanzer, ja? Das ist härter als Panzerglas auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn der Black Panther durch aller Form von Metall und Stahl schneiden kann mit seinem Vibranium-Klingen, dann könnte er auch durch den Panzer schneiden, zum Beispiel. Das wäre möglich. Ja, natürlich, aber deswegen trennen wir euch ja auch anders. uns. Genau. Ja, und wie deswegen trennen wir uns. Deswegen trennen wir euch ja auch Raven gegen Panther und... ja, Raven. Okay, Raven von Teen Titans macht mit, okay. Typen. Nein, klar, aber nehmen wir mal die Situation an und das wäre, das stelle ich mir auch vor, dass es auch wirklich real ist, dass wir uns irgendwann wieder versammeln oder uns irgendwie treffen, egal wie, und uns dann zurückziehen. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um unsere Strategie auszudenken und dann geht's halt weiter. Ja, oder so könnten wir auch machen, weil Craven lässt sich sehr leicht provozieren und halt Raphael auch. Könnte man das so machen, dass man halt einfach Craven, also zum Beispiel Tim Drake, der halt sehr agil ist, Craven ablenkt und halt weglockt mit Beleidigungen und halt seine Geschwindigkeiten sozusagen, während halt Black Panther schafft, den Turtle halt mit seinen Klingen zu zerschneiden, weil der Panzer halt irgendwie viel zu schwach ist. Also so könnte man das genauso machen. Man könnte euch auch einfach Craven trennen. Weglocken, weil der Typ sehr agil ist, also weil dein Charakter sehr agil ist. Ja, weil Craven sich halt sehr leicht provozieren lässt und auch sehr schnell halt seine Ehre verletzt. Das könnte man halt einfach beleidigen oder sonst irgendwas, und würde halt eher Brand dem nachher herlaufen. Genau dasselbe können wir ja auch mit deinem Charakter machen, mit Robin. Richtig. Eben, weil er auch sehr stark... Ja, aber Drake kann sich sehr gut beherrschen, genauso gut wie Black Panther. Beide sind halt emotional. Ich dachte, er lässt sich stark provozieren. Nee, das war Jason Todd. Oh, geht direkt. Okay, warte mal. Elon, hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen, was du noch bringen kannst? Natürlich, weil Tim Drake ist ja der Geilste. Oh, Mann. Okay, Leute, wir haben gewonnen. Wir holen John Cena. Fertig. Bullshit, bra. Nein, Leute. Okay, habt ihr noch irgendwas erzählt? Wir haben gewonnen. Wir haben jetzt nur darauf rumgeritten, dass ihr im Teamcamp ja. gar nicht besprochen, was wirklich passiert, wenn wir es schaffen zu trennen und ihr nicht mehr zusammenkommt. Wir haben die Situation jetzt mal am Beginn besprochen, was passiert 1 gegen 1. Jetzt nehmen wir an, dass wir egal wie wieder zusammenkommen, uns eine Strategie schmieden, wieder runterkommen und euch wieder treffen und der Kampf einfach weitergeht. Aber wir eine Strategie haben. Und ihr aber auch. Deswegen, was wäre jetzt eure Strategie? Was macht ihr jetzt, nachdem wir uns jetzt wieder getroffen haben? Wir trennen euch. Zum zweiten Mal. Nein, ja, das ist die beste Strategie, die wir haben als Einzelkämpfer. Genau. Gegen Teamplayer. Das ist die beste Strategie und die einfachste zum Umsetzen. Nennt uns mal einen genauen Plan, wie ihr uns trennen wollt. Wie wollt ihr uns trennen? Nee, das wird schon besprochen. Wir laufen echt im Kreis. Ich will erstmal den Kampf klären, wie er verlaufen würde, wenn wir jetzt im Team kämpfen würden. Und dann kümmern wir uns um die einzelnen Situationen, was passieren würde, wenn der gegen den kämpfen würde, okay? Machen wir erstmal Team zu Ende. Ich habe noch eine Teamstrategie, und zwar wäre das einfach, dass Panther sein Teleportationsgürtel benutzt, hinter euch teleportiert, euch angreift oder, wenn es für einen Rückzug gebraucht wird, Tim Drake an der Schulter packt und uns halt wegteleportiert. Also, warte mal, du kannst auch Gegenstände oder Leute mitteleportieren, oder was? In der Theorie schon. Das heißt in der Theorie. Erfindest du das gerade, oder? Naja, nee, was wir gerade machen, ist auch pure Theorie. Das ist die Sache. Ja, natürlich ist das pure Theorie. Aber wäre das möglich? Geil. Ist das ein Fakt? Soweit ich weiß, ob du es nachlesen kannst, aber soweit ich weiß, hatte man den Gürtel genommen und den Gürtel mit dem Speer geworfen und hat dadurch den Speer auch teleportiert. Ja, der Speer ist aber kein Mensch. Ja, aber er hat den Speer trotzdem teleportiert, weil es Materie ist. Der hat die Materie teleportiert, weil der Gürtel... Es kommt ja auch drauf an, wie viel, also, wie groß war dieser Speer. Hat der 100 Kilo gewogen? Er kann sich auch selber teleportieren, dann kann er doch bestimmt auch zwei Leute teleportieren. Also warum so? Das ist ja die Frage. Wie viel kann er teleportieren? Wie viel Materie kann er auf einmal bewegen? Wenn ich 200 Kilo teleportieren kann, ich aber 250 Kilo habe, okay, dann ist genau die Frage. Raphael. Ey, jetzt gehen wir aber rüber auf diese Ant-Man-Theorie. Nein, betrachten wir das Ganze so. Ich weiß nicht, wie es ist von Black Panther ist, aber Black Panthers Teleportgürtel, oh mein Gott, Teleportgürtel ist dasselbe wie von Deadpool. Das bedeutet, und ich kenne es von den alten Deadpool-Comics aus den 90ern, Deadpool hat mal locker mal Domino genommen oder Cable, die irgendwie 2 Meter groß ist, also Cable ist 2 Meter groß, irgendwie 150 Kilo schwer und hat ihn mit teleportiert. Das bedeutet, Black Panthers Gürtel, der halt technisch fortgeschrittener ist als der von Deadpool, sollte das auch können. Das heißt, er kann auch Tim Drake, der, keine Ahnung, 70 Kilo wiegt, mal mit teleportieren. Ja, was bringt euch die Teleportation? Naja, um für einen Rückzug oder um euch hinter euch zu teleportieren, euch anzugreifen. Ja, aber das macht ja dann keinen Sinn, weil Craven hat ja auch übernatürliche Sinne und kann euch definitiv dann auch riechen, sobald aber er ja, natürlich, ankommt. Aber er hat jetzt nicht so einen Spinnsinn wie Spider-Man, weißt du? Ja, das nicht. Trotzdem hat er eine sehr hohe Agilität, eben dadurch, dass er halt gute Reflexe hat, da genau, sobald er quasi auftretet, ja. Der riecht euch ja. Er ist ein Jäger, er muss seine Umgebung permanent beobachten und da ist das definitiv ja. Genau so sieht das auch mit Raphael aus. Ja, aber das geht in einem Bruchteil von ein paar Sekunden. Also wir stehen ja vor euch erstmal, auf einmal sind wir hinter euch und dann greifen wir euch sofort an. Nee. Ich glaube, die haben schon in einer gewissen Weise recht. Doch, Craven würde den Angriff abwehren, aber dann kommen wir halt in die Situation, dass Black Panther 1 gegen 1 ist in Hand-to-Hand-Combat mit Craven. Black Panther trainiert seit seiner Geburt an und ist halt voll krass begabt im Nahkampf und ich glaube kaum, dass Craven so eine große Chance hätte. Dauert zumindest. Vor allem auch wegen den Krallen halt. Warum wissen wir, dass es definitiv ohne Waffen ist? Craven benutzt ja auch Schwerter, Äxte etc. Ja, natürlich, aber es würde auch nicht schwerfallen, den Black Panther ihn zu entwaffnen. Das gehört auch in seinen Kampfstil. Ja, aber genauso schnell kann es ja auch gehen, dass Craven ihm den Kopf abschlägt. Dann auch wieder sehr hypothetisch. Also das ist dann so, ja, ich entwaffne ihn, damit ich gewinne. Also ich empfinde das persönlich so, dass Craven in Sachen Nahkampf nicht so krass ist wie Black Panther. Dafür ist halt aber ein viel besserer Jäger. Das bedeutet, wenn das wirklich zur Situation kommt, dann ist es so ein vergleichbarer Kampf wie Spider-Man und Daredevil. Daredevil würde knapp auch noch gewinnen, weil er halt krasser ist. Das wäre einfach der geilste. Ja, Quicksilver halt, ne? Er könnte auch halt Tim Drake einfach eine Blendgranate werfen, wodurch, also wenn sie halt im Team sind, wodurch halt Kraven und Raphael geblendet worden sind, und dann kann sich halt Black Panther von hinten anschleichen und halt Tim Drake auch von hinten dann nochmal draufspringen, sonst irgendwas und ihr beide fertig machen. Das ist ja wieder das geblendet anschleichen. Das anschleichen funktioniert. Ja, aber beide, die Sinne von den beiden sind halt einfach geblendet. Oder zumindest die Sehfähigkeit. Von einer, ja, aber es geht um den Geruchssinn. Den Geruchssinn kannst du mit einer Blendkarte nicht kann, also, natürlich geht das nicht, aber du kannst ja auch nicht einfach so sagen, so, ja gut, Kraven weiß genau durch seinen Geruchssinn, auf welchem Ort oder sich der Angreifer jetzt befindet. Das geht natürlich auch nicht. Er weiß, dass irgendwas kommt. Und wenn du geblendet wirst, dann weißt du auch, dass irgendwas kommt jetzt von hinten oder sonst irgendwas. Also, ich muss dazu, ich sehe, woher der Angriff kommt. Zum Thema Geruchssinn muss ich ergänzen. In den Comics war das immer so, dass Kraven immer die Angst riechen konnte. Das Dumme dabei ist, Black Panther hat einen Anzug an, der den Geruch von ihnen irgendwie abschottet. Das heißt, der Vorteil entfällt irgendwie mal. Ja, aber weil ihr immer im Team angreift, rieche ich ja den anderen Typen. Der hat ja keinen so einen Anzug an. Deswegen fällt das total. Ja, aber weg. Nur weil du. Nein, du riechst ihn ja, okay. Aber du riechst ihn ja auch, wenn du vor ihm stehst. Also, wenn du geblendet wirst, dann kannst du ihn einfach nicht mehr sehen. Und wenn du nichts mehr siehst, dann kannst du auch nicht irgendwie genau in dem Moment zurück angreifen. Geht einfach nicht. Doch, natürlich. Wenn ich. Nein, geht das nicht. Das geht nicht. Ist dann ähnlich wie mit der, wenn du geschärfte Sinne hast, zwar nicht auf diesem Level, aber du weißt, dass etwas kommt, dann baust du ja natürlich erstmal eine Verteidigung auf. Und ein Kraven kann halt auch ein Schwert oder eine Axt nehmen und sich im Kreis drehen und du kommst ja trotzdem nicht hundertprozentig an ihn ran. Okay, Leute, okay, wir brechen das dann ganz an diese Stelle ab. Diese Runde ist erstmal unentschieden, okay? Gehen wir weiter. Weil irgendwann mal ist Schluss, okay? Was haltet ihr davon, was hält besonders mein Teammate davon, wenn Panther verdammt hoch springt, Tim Drake dabei hochwirft und oder im umgekehrten Sinne Tim Drake den Panther von oben wirft und die beiden das nicht wissen und dadurch er einen Luftangriff auf die beiden startet mit seinen Krallen oder seinen Energieschwertern? Ja, aber das ist dann wieder genau das Gleiche, das sieht man ja. Also wenn ihr als Teamkämpfer da seid und ihr dann auf einmal getrennt seid, weiß ich, dass irgendwas kommt. Also da bin ich ja dann auch eben davor gewappnet. Und sind wir jetzt immer noch im Szenario, dass die Kanalisation zerstört wurde? Weil wenn nicht, dann ziehen wir uns die Kanalisation wieder zurück. Dann hat dieser Angriff von oben an sich keine Substanz. Nein, wir kommen jetzt zum Szenario zurück, weil das wollte ich auch später ansprechen. Was passiert, wenn wir uns auftrennen? Mein Gott, das, wenn ihr euch aufteilt, ja. Und man sagt, okay, also Raphael gegen Tim Drake, wie ihr es verstanden habt, ne? Und Black Panther versus Kraven. Erzählt mal. Ja, gerne. Raphael würde halt ganz klar in den Berserker-Modus gehen und würde halt dann Tim, wie gesagt, dementieren. Ganz klar, brauchen wir nicht mal viel nachdenken. Dann würde halt Raphael zum nächsten Kampf gehen und dann wird es halt richtig zocken. Ja, zum Berserker-Mode. Nein, Frage an Kralix. Weißt du, ob er Berserker-Mode frei kontrollieren kann? Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, geht nur, wenn er richtig wütend ist oder sonst irgendwas. Genau. Ja, wir machen das halt wie ihr. Wir gehen davon aus, er kann es. Genau, er ist halt wütend, weil er diesen Typen, das sieht, diesen Robin, und der kann ihn halt überhaupt nicht leiden, ja? Vielleicht, ja, genau. Er denkt, das ist Kuruno, gell? Er denkt, das ist Kuruno und rastet aus. Und dann rastet er halt richtig aus und dann war es das halt mit Robin, ja? Warte, Leute. Raphael geht nur in den Berserker-Mode, wenn er im Blutrausch ist. Und wenn er im Blutrausch ist, das bedeutet, dass er schon sehr viel eingesteckt hat. Das muss dazu erstmal kommen. Er hat ja sehr viel eingesteckt durch die Granaten. Oh! Die ganzen Blendgranaten. Ja, gut. Und das hat ihn sauer gemacht. Und jetzt ist er halt den richtigen Berserker-Mode im Blutrausch. Und er will Robin halt zeigen, dass es nicht mehr so geht, ja? Er kann nicht mehr der Robin sein. Kurz gesagt, er will ihn zerficken. Das wollte ich sagen. Okay, was sagt er zum Drake dagegen? Natürlich ist Raphael nicht schnell, aber trotzdem ist wahrscheinlich Red Robin immer noch schneller, weil er halt ganz einfach sehr agil ist. Und ja, Robin, halt aber der Raphael ist auch sehr agil. Also so ein fetter, klumpiger Turtle mit irgendwie so einer fetten Schale. Ja, nicht so agil wie. Beleidige mal nicht die Turtles, ja, das sind auch Lebewesen und ich finde es absolut respektlos von dir. Genau, du bist voll rassistisch. Nein, Raphael ist halt der Juggernaut der Truppe. Er läuft halt durch ein Gebäude durch oder durch eine Wand, das macht ihn kein Problem, aber er ist lang nicht so agil wie Donatello oder Michelangelo zum Beispiel. Ja, oder Red Robin. Ja, aber das hat ja auch gar nicht zur Sache. Du musst ja angreifen, mein Freund. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich bin eine Fee, ich kann wegfliegen. Ich war noch gar nicht fertig. Er könnte zum Beispiel halt ausweichen, hochfliegen und dann nochmal von oben angreifen. Und aber meine Angriffe sind ja viel schneller und Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn nein. Ich gesagt, halt, stopp! Ich würde nicht sagen. Nein, warte, Kralix reden. Kralix hat das Zepter, okay? Ganz ruhig. Ich hab euch auch ausreden lassen. So. Also, wenn ich, wie gesagt, im Berserker-Modus bin, dann würde ich eben Robin zerfetzen. Er ist agil, ja, er würde ausweichen, aber ich würde so lange weitermachen, bis Robin dann einfach nicht mehr kann. Und wenn ich im Berserker-Modus eben bin, dann habe ich einfach unendliche Stärke, unendliche Agilität und so weiter. Ja, und so. Wegfliegen. So, ja, piss dich mal. Wie so eine Fee oder was? Ja, so, warte. Ja, ich will, wie so eine Fee. Das ist aber richtig. Du müsstest erstmal. Nein, zu Raphaels Stärke müssen wir erstmal eigentlich klarstellen. Normalerweise kann Raphael ungefähr eine Tonne stemmen. So kann man sagen wie Deathstroke. Wenn er ein Berserker-Mode ist, dann hast du auch nicht so einen krassen Vorteil. Dann kann er vielleicht mal 2 Tonnen stemmen. Aber so ein großer Unterschied ist es nicht, wenn wir einen beweglichen Charakter haben als Gegner, der die ganze wegfliegen kann, weißt du? Oder weglaufen. Wenn wir 2 Tonnen heben können, können wir definitiv ja auch mindestens 1 Tonne schlagen. Und wenn wir einfach Brücke nehmen und Golf spielen und du bist das Loch. Ja, dann erwischen halt erstmal, also den Red Robin, der muss das schon das eingeengt ja sein egal. Irgendwo in der Ecke oder so. Abfeuern ja, im Endeffekt. Auf einer offenen Straße. Ja, willst du eine Faust abfeuern oder wie soll Ich kann doch durch Wände rennen. Dann renne ich durch ein Gebäude durch, das kracht zusammen, habe ich ganz viele Trümmer. Und ich kann bis so 2 Tonnen heben. Die kann ich also auch werfen, beziehungsweise auch schlagen, etc. Wenn okay. ich dann also anfange, die Dinger durch die Luft zu steuern, hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten und musst auf den Boden zurückkommen. Und da ist dann, wo dann der Kampf dann wieder von neuem beginnt. Warte. Oder ich würde Autos oder so auf dich werfen. Ja, ist auch eine gute Alternative. Eben. Genau. Aber es ist so, 2 Tonnen heben heißt jetzt nicht, dass du jetzt wie Hellboy irgendwie eine Laterne werfen kannst. Du kannst vielleicht Brocken werfen, okay? Aber mal jetzt mal rein von der 2 Tonnen. Zwei Tonnen. Ja, aber du könntest es nicht so krass hochwerfen. Du könntest es vielleicht anstemmen. Oh mein Gott. Okay. Du kannst alles. Warte, okay. Felsen ist ja egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Robin würde auf jeden Fall hin und her fliegen, ihn müde machen, weil du hast nicht unbegrenzt Ausdauer. Du hast mehr Ausdauer, aber nicht unbegrenzt. Irgendwann bist du müde. Ja, hat auch nicht unbegrenzt Treibstoff. Was für Treibstoff? Er gleitet. Er fliegt nicht. Er gleitet. Ja, eben. Aber wenn es dann halt keinen Wind gibt, du kannst ja nicht aufgleiten. Aber er hat noch eine Grappling Gun. Das heißt, er kann sich von einem Gebäude zum anderen schwingen. Ja gut, Batman. Dann renne ich durchs Gebäude, dann fällt das Gebäude wieder zusammen. Dann benutzen wir natürlich. Gegen euch und wir zerstören einfach die Oberfläche, dass er mit der Grappling Gun nirgendwo mehr hinkommt. Hab ich gesagt. Ja, das habe ich. Okay, Leute. Was haben wir noch für Tim Drake? Boah, keine Ahnung. Ja, komm, sag mal, wir fällt jetzt mal ein. Okay, wir nehmen das dann an. Robin ist besiegt, der ist KO. Moment. Und Raphael hat in seinem Bluttausch eben jetzt Robin den Kopf abgehackt oder so, ja? Oder was denkt ihr jetzt? Ja, aber wie erklären wir das mal? Wenn man irgendwie auf der Straße steht, wie soll denn Raphael so nah an den Red Robin rennen kommen, damit er ihn überhaupt den Kopf abschlagen kann? Ja, er ist ja im Bluttausch. Und dann kann er wie Mr. Dex seine Arme so ganz durch und dann kann er alles erst, er wird Gott durch, oder wie? Ja, der macht G4, ja, vor allem, das ist Gott. Size kannst du auch werfen, ja? Ja, und dann hat er wieder keine Waffen. Wie soll er mir seinen Kopf abpacken? Okay, dann nur zum Berserker-Mod. Ich will jetzt mal eins klarstellen. Der Berserker-Mod muss erst angewendet werden, wenn der sehr viel eingesteckt hat. Erstens. Zweitens, der Berserker-Mod hält nicht für ewig an, er hält nur an für Minuten. Nur ja, mal so, dass aber diese wisst. Minuten reichen, um eben Robin zu peinigen. Oder die reichen diese 2-3 Minuten, dass Robin hin und her fliegt, ihn müde macht, er dann aus dem Berserker-Mod rausgeht und dann angreift. Halt, dann werfe ich halt Felsen auf ihn. Ja, aber du triffst ihn nicht, weil er so schnell fliegt und gleitet. Ja, er ist halt eine Zahnfee, ja, da kann man halt nicht. Nein, aber er kann nicht unbegrenzt. Habe ich sehr gutes Stichwort gleiten. Hey, ich bin dran. Stichwort gleiten. Du kannst nicht permanent aufgleiten, wenn es zum Beispiel keinen Auftrieb gibt. Das bedeutet, das ist witterungsabhängig. Und wir kämpfen jetzt nicht unbedingt in einem Sturm, wo du halt ständig Wind von unten kriegst, weißt du? Da musst du halt die Marilyn Monroe machen, weißt du? Dann grapple ich mich halt irgendwo hoch, Das geht ja schnell. Dann haben wir auch bei Batman gesehen. Und da bin ich oben auf dem Gebäude, ja, wie schnell das Schützengebäude ist, dann springe ich da runter und gleite davon. Ja, weil ich habe Stealth-Fähigkeiten. Wenn es keinen Auftrieb gibt. Ja, wenn du runtergleitest, kannst du nur auf Sachen landen. Du kannst nur auf Sachen natürlich, landen, aber ich habe trotzdem einen Vorsprung. Ich habe trotzdem einen Vorsprung gegenüber halt Raphael und dann kann ich mich verstecken. Da wo ich halt in die Kanalisation. Oh, krass, Beef hier. Dann verlierst du, aber wenn du in der Kanalisation bist. Weil da kannst du eben nicht gleiten und da haben wir den Vorteil. Aber die ist ja auch nicht so, dass Raphael mich sofort findet. Oder? Ich hab Red Robin, ihr lasst mich hier nie ausreden, das ist von Red Robin hat sehr ausgeprägte Stealth-Fähigkeiten. Ich dachte, du genauso wie die ganze Black Zeit Panther. Nur, okay. Und ja? dann kann er sich jetzt zum Beispiel auch verstecken denn von dem, wenn der halt in seinem Berserker-Modus ist. Und wenn er halt dann irgendwie seine Gottkraft nachlässt, wo er wahrscheinlich kann er dich auch durch Wände sehen oder was? Also ich glaube ich auch nicht. Deswegen könnte er halt dann einfach sich verstecken und warten, bis halt der Berserker-Modus nachgelassen hat und eben. Ihn halt dann auch zum Hinterhalt angreifen. Ja, cool, dabei kann ich mich dann aber auch ausruhen und hab dann auch wieder Kraftreserven. Also ey, du bist nicht Superman, der sich Sonnenstrahlen absorbiert und wieder okay ist. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Raphael hat jetzt eine Bombe bekommen, irgend sowas. Dann ging er Berserker-Mode. Er hat einen Typen den Schädel gebrochen mit einem V-Schlag, hat ein paar andere zu kaputt gemacht. Eine Minute später, er hat durchgeatmet, war wieder... Genau, er hat eine Minute später durchgeatmet, war nicht mehr im Berserker-Mode und war total erschöpft. Warum kann ich Tim Drake 1-2 Minuten durchhalten oder wegfliegen und dann ihn angreifen, wenn er erschöpft ist? Warum nicht? Ja, weil er eben dann in die Kanalisation fliegt und sich da ausruht und dann krass. Ja, und ich kann mich auch woanders. Ja, und dann sitze da so 4 Stunden unten, oder wie? Ja, ich kann mich 4 Stunden lang in der Kanalisation verstecken, und du? Ja, da gehst du halt irgendwo, ja, da war ich mit Töte Craven zusammen mit Black Panther, und dann... Genau. Ja, deswegen, dann kommt wieder der taktische Rückzug ins Spiel. Da sind wir bei der Ausgangsposition von vorhin. Oh, shit. Okay, ich merke, wir laufen gegen eine Wand. Okay, kümmern wir uns erstmal um den anderen Kampf. Okay, was wäre mit... Wir laufen nicht gegen eine Wand, wir können durch eine Wand laufen. Kümmern wir uns um Kraven versus Panther. Kümmern wir uns um Panther gegen Kraven. Okay, wie verläuft der Kampf? Sag mal. Das ist die Chance, Matze. Ja, Panther gewinnt einfach. Ja, erzähl, warum. Nein, bruh. Was bei dir falsch? Gibt Gründe. Kannst du nicht einfach sagen, er gewinnt. Erstens, der Jäger gewinnt immer gegen seine Beute. Genau. Erstens das. Zweitens, wir haben definitiv dann einfach die Erfahrung auf unserer Seite. Wir haben schon so viele Tiere erlegt, da ist jetzt ein Panther mehr oder weniger jetzt nicht die Welt, ja. Ja, aber der Typ ist doch kein Panther, das ist ein Mensch, der aussieht, wie er denkt, beim Panther. Ja, aber er zieht sich wie ein Panther an und er zieht sich wie ein Panther an, ja. Ey, wenn Kraven gegen einen Ahnungslosen... Nein, wartet, Leute, das weckt den Jagdtyp in Kraven und dann macht er eben den Panther fertig. Das Ding ist, Kraven ist zwar ein verdammt guter Jäger, aber er verliert immer wieder gegen beschissenen Spider-Man, da könnte er doch bestimmt gegen Black Panther verlieren. Nein, Angst vor Spinnen. Natürlich kann er da nicht hundertprozentig geben, was er kann. Wenn ihn Spidey anlächelt, sagt... Ja, nicht nur in dieser eine Story, wo der Kraven das jagt, wo der auf einmal Spider-Man unter die Erde gebracht und ihn getötet hat beinahe. Nein! Wir gehen jetzt davon aus, weil Plot. Ich meine, Spider-Man hat eine Plot-Armor. Ja, da kann man ja gar nichts dagegen machen. Davon gehen wir erstmal gar nicht aus. Einmal hat ihn ja unter die Erde bekommen, ne? In Kraven's Last Hand. Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass nicht der Gegner Spider-Man ist oder Panther. Er ist fucking Black Panther, der sich für einen Panther kleidet und es... Genau, Black Panther ist auf dem Niveau von Captain America, so lächerlich das klingt. In den Comics ist Captain America in Sachen Nahkampf einer der besten. Hat er oder der Devil dich erstmal im Griff, bist du verloren, auch wenn du ein Kraven bist. Es ist so. Und auch irgendwie mit den Waffen oder sonst irgendwas. Panther hat einfach ein Schild, der halt irgendwie vor allem schützen kann. Und auch Vibranium klauen. Also könnte er einfach Sachen durchschneiden oder halt Kraven einfach so sehr stark verwunden. So einfach. Ja, das ist ja sehr cool, dass ihr das mit diesem super Hammer-Schild vorher gesagt habt. Ja, auch. Ja, das ist richtig. Also das kommt mir jetzt. Haben wir doch. Nö, habt ihr nicht? Nein, doch, das haben wir. Aber jetzt mal klären. Er hat Energiekling, die hat aber nicht immer dabei. Aber er hat seine Clown, die sind ja sein Kostüm befestigt. Dieses Schild, von dem wir die ganze Zeit reden, hat er in so eine Uhr versteckt. Diesen Schild hat er auch Captain America mal gegeben. Das kann er jederzeit aktivieren. Das ist so, das kannst du nachlesen. Das hat er auch immer dabei. Aber was ist, wenn er die Uhr verliert im Kampf? Ja, dann hat er sie verloren, aber seine Kling hat er trotzdem immer noch. Genauso habe ich ja meine Waffen auch. Aber wenn du sie verlierst, dann hast du sie verloren. Das Ding ist ja auch, ich kann ja auch Schusswaffen nutzen. Kraven hat aber nicht immer eine Sniper dabei. Er hat immer Klingen und Granaten dabei. Das weiß ich ja von ihnen. Ja, aber ich kann mir das ja auch vorher bunkern, wenn ich weiß, wo wir kämpfen. Aber der Kampf findet ja spontan statt. Da kann ja jeder Schusswaffe benutzen. Ja, und die Pistole aus und schießt den, ne? Ja, sofern du ein Waffenspezialist bist, der mit Schusswaffen umgehen kann, natürlich kannst du das tun. Ja, Black Panther kann auch gut Waffen, aber ist nicht so krass wie Kraven. Aber der Kampf findet ja spontan statt. Das bedeutet, Kraven wird nicht wirklich Zeit haben, um sich Waffen zu bunkern. Oder in ein Waffenschuss. Okay. Das nennt man der abgehauen ist, weil er Donuts gesehen hat. Also zwei Sachen. Erstens, man nennt das Quickscope, dann geht das schon. Und zweitens, es gibt bestimmt einen Waffenladen in der Stadt. Eben, das wollte ich auch gerade ansprechen, aber ich glaube kaum, dass Black Panther ihn halt lassen wird, dahin zu gehen. Und wenn, dann wird er sich irgendwie verstecken, sich tarnen, als unsichtbar machen und ihn dann halt von hinten angreifen oder entwaffnen. Ja, was hat denn der für Fähigkeiten? Das ist ja voll unfair. Im Grunde genommen kann sich ja die ganze Zeit teleportieren. Jetzt kann er die ganze Zeit dann spammen. Dann teleportiert er sich vorher. Der Affe ist anscheinend Gott laut euch, deswegen. Was hat der denn für Unfähigkeiten? Der ist halt Gott im Gegensatz zu dir, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Was soll ich sagen? Eben, da kommt halt eben wieder dieser Rückzug ins Spiel. Ich kann da wieder in die Kanalisation, weil ich mich da einfach. Kannst du dich durch Gegenstände teleportieren? Das ist Nein. die Frage. Nein. Siehst du, also wenn ich mich da quasi durch einen Gullideckel, habe halt so einen Gullideckel aufgeschossen oder aufgeschlagen, was auch immer, so und du weißt davon nicht und ich weiß halt, wo dieser Gullideckel ist und ich renne da um eine Ecke, wenn ich dann eben die Fernkampfwaffe brauche, kann ich dann da rein und bin dann schon weg. Da kann ich mich ja dann zum Beispiel dann eben auch wieder verschanzen oder so, weil du dich ja nicht durch Gegenstände teleportieren kannst. Ja, aber ich kann es in die Luft jagen. Oder mit meinen Krallen, die Tür aufbrechen. Ja, aber in dem Fall bist du ja gerade, im Schwung, deine Kralle von oben nach unten durchzuziehen. Ja. In diesem Falle hast du eine Vorwärtsbewegung, bei der deine rechte Schulter oder linke Schulter nach vorne geleitet wird. Mathematisch ja. Genau, da stehst du ein bisschen schräg da. Das heißt, dein Kopf schaut schon durch die Tür und dann gibt's den Headshot. Oh, ja? Gedreht, genau. Natürlich. Geht dann halt nicht, ne? Das würde ich sagen, das heißt, haben wir gewonnen. Du kannst da nicht so nah an mich rankommen, dass du da quasi durchkommst. Das heißt, Sieg, verschanzen, oder? Dieser Rückzug, wie ihr ihn so gerne nennt, ist ja halt definitiv dann die klügere Variante. Wenn ich im Nahkampf nicht gegen dich gewinnen kann, weil du ja anscheinend so ein overpowered Motherfucker bist. Aber im Fernkampf kannst du auch noch nicht bringen, weil Panther würde dich so oder so nicht lassen, halt in ein Waffengeschäft zu gehen. Und deine Klingen nach mir zu werfen, nützt dir auch nicht so viel, wenn ich so agil bin. Ich dagegen auch nicht, deswegen würde ich so oder so irgendwie dich in den Nahkampf kriegen. Wir haben von Schusswaffen geredet und nicht von Klingen. Ja, aber die hast du ja nicht so lange dabei. Crave in der Lage sein soll, einfach zu flüchten. Also natürlich wurde Pente eben nachfolgen. Also kann ich doch einfach nicht. Habe ich doch vorhin erklärt, Leute. Hört ja, mich nochmal, zu. Nochmal bitte für mich. Also, nochmal. Wir kennen uns in der Kanalisation aus. Ja, aber. Und auf Straßen. Warum gibt sollte es denn Black Panther. Nein, darum geht's gar nicht. Es gibt Gullideckel, es gibt lauter Öffnungen, die in die Kanalisation führen. Wo ja, von dort ein normaler Mensch durchpasst, ja? Genau, von dort aus kann er wieder in den Waffenladen gehen, von unten aus. Und genau. Weg. Ja, aber dann nehmen wir mal einen Grund, warum Black Panther, der sowieso irgendwie keine Fernkampfwaffen besitzt, der irgendwie so doof sein sollte und in einen Waffenladen reingehen sollte, wo er weiß, dass Craven da wahrscheinlich schon verbarrikadiert drin sitzt. Aber das würde er nie machen. Der würde ja wahrscheinlich durch eine Hintertür irgendwie das hat doch sich Katz reinschleichen und ihn halt dann irgendwie die Kehle durchschneiden. Katz hat doch gerade eben gesagt, dass er das macht. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, ich komme dann und zerschneid die Tür, wo du drin bist. Ja. Und er so, ja, wer hat das gesagt? Wer würde das machen? Hat Katz gesagt, dass er das macht? Und was ist mit Red Robin und Raphael? Also wie ist das weitergegangen? Ja, du hast ja beide immer noch, oder? Ich hab verloren. Die Sache ist einfach. Fairy Tale, okay? Die Sache ist einfach. Raphael hat in seinem Berserker-Blutausch-Modus Robin in den Kopf abgehört. Ja, ja und aber wie? Erklär mir das, wie das. Ja, das braucht keine Erklärung. Wo sind die denn? Sind die da irgendwie in der Ecke oder in einem Raum drin oder auf einer freien Straße? Das haben wir doch geklärt. Wir haben dich durch diese ganzen Trümmer, die wir geworfen haben, in diesen 2 Minuten auf den Boden gedrängt. Okay, Jungs, warte. Wir sind die Oberficker. Sehr gutes Argument, das schneide ich raus. Okay, Leute, dann kommen wir dann zum Ende des Podcasts. Kommentiert einfach mit einem Hashtag, entweder Hashtag Elon Comments oder mit dem Hashtag, was wollt ihr für einen Hashtag haben? Matze und Grischer sind die geilsten Ficker. Ist ein bisschen lang geraten. German Matze News. Nein, Mach irgendwie so, mach sowas wie German Manga News. Matzex. Ja, genau, schreibt einfach Matzex. Matzex, genau. Macht es einfach. Also den hier, gell? Matlex. Ja, meinetwegen. Matlex. Sehr gut. Oder kommt hier mit dem Hashtag Matlex. Ihr könnt zwar eine Begründung schreiben, warum der das jeweilige Team gewonnen hat, braucht ihr jetzt aber nicht. Wobei ich es auch schon begrüßen würde. Und ich würde sagen, wenn der nächste Podcast stattfinden soll, wird dann auch aufgeklärt, welches Team gewonnen hat. Da würde ich auch ein paar Kommentare vorlesen, wo die begründet, warum irgendwelches Team gewinnt. Und das Gewinnerteam kriegt als Belohnung, beziehungsweise darf als Belohnung entscheiden, wie der nächste Kampf aussehen wird. Ja, da werde ich. Es wird nie einen nächsten Podcast geben. Dann würde ich mal sagen, Leute, wie gesagt, kommentiert und dann würde ich mal euch bitten, euch zu verabschieden, von oben abwärts. Ne? Ciao. Tschö. Euer Grolex, Fairy Tale ist schlecht. Tschüss. Das wird rausgeschnitten. Nein, wird's nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.